Morgenandacht von Reinhard Hirtler, Philipper 4, Tag 27. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Lasst uns diesen sehr inhaltsreichen Brief zu Ende lesen. Hier in Vers 20 sagt uns der Apostel Paulus: Und Gott, unserem Vater, gebührt alle Ehre und aller Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es ist interessant, dass Paulus diesen Satz abschließend als Gruß formuliert, den er in mehreren Briefen in sehr ähnlicher Form verwendet. Aber ich denke nicht, dass wir ihn aus dem Gesamtkontext herauslösen sollten. Denk nämlich daran, was er davor gesagt hat. Er sagte zuvor, dass der Reichtum der Herrlichkeit Gottes die Versorgung durch Säen und Ernten sein wird. Jetzt redet er wieder davon, dass Gott, der Vater, die ganze Ehre in alle Ewigkeit erhalten wird. Das bedeutet bis in alle Ewigkeit, für immer und ewig. Wenn Gott also für immer die Ehre bekommen wird, sollte er dann nicht auch schon hier auf der Erde die Ehre bekommen? Noch immer haben viele Christen die Vorstellung, dass eines Tages im Himmel das wahre Leben beginnt. Aber das ist nicht die Wahrheit. Die Ewigkeit im Himmel ist eine Fortsetzung des Lebens von dieser Erde. Je mehr unser Leben schon hier auf der Erde Gott Ehre bringt, desto mehr wird es eine einfache Fortsetzung sein, wenn wir in den Himmel kommen. Paulus sagt also, dass die Art und Weise, wie wir unsere Finanzen einsetzen, Gott Ehre bringen soll. Und dann wird er nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit für uns sorgen, denn Gott ist der Mittelpunkt aller Ehre und allen Ruhms. Und dann schließt er auf eine so schöne persönliche Weise ab. Vers 21. Grüßt alle Gläubigen in Christus Jesus herzlich von mir. Weißt du, wenn du über Apostel Paulus nachdenkst, der nach meinem Verständnis der größte Apostel war, der je gelebt hat, neben Jesus Christus natürlich, war er keineswegs fern von den Menschen. Als ich 1982 die Bibelschule besuchte, lehrte mich mein Bibelschullehrer, dass ich, wenn ich eines Tages Pastor sein will, auf Abstand zu den Menschen gehen muss. Ich stritt mit meinem Lehrer. Ich fing an, mit ihm zu streiten, weil ich sagte, wie soll ich mich von den Menschen fernhalten? Jesus tat das auch nicht. Mein Lehrer hat das nicht akzeptiert. Er hatte die Vorstellung, dass man als verantwortlicher Leiter Distanz zu den Menschen bewahren muss, weil sie einen sonst nicht ehren würden. Man sagte uns, wenn sie deine Schwächen kennen, werden sie dich nicht ehren. Das ist eine weit verbreitete Vorstellung in vielen Gemeinden. Das hat eine große Kluft zwischen den Leitern und den Menschen geschaffen. Paulus hat uns gezeigt, dass das Leben anders sein sollte. Er erwähnt ganz konkret, dass er sich um alle Christen kümmert. Schau, er sagt, grüßt besonders herzlich. Und schau dir Vers 22 an. Alle Brüder und Schwestern, die hier bei mir sind, grüßen herzlich, besonders die Bekehrten aus dem Haus des Cäsar. Schau, hier sehen wir wieder, dass er den Menschen nicht fern war. Er war von christlichen Brüdern und Schwestern umgeben. Er sagte, sie sind hier bei mir und sie grüßen euch auch herzlich. Ich glaube, so sollte das christliche Leben sein. Es darf keinen Unterschied zwischen Leitern und denen, die keine Leiter sind, geben. Wir müssen alle lernen, in liebevoller Beziehung zueinander zu leben. Das ist die wahre Gemeinde. Paulus hat uns vorgelebt, wie die wahre Gemeinde sein sollte. Und dann schließt er, wie so oft, mit folgenden Worten: Möge die Gnade und Gunst unseres Herrn Jesus Christus mit eurem Geist sein. So viele Leute haben gesagt, Reinhard, das passt nicht zu dem neuen Bund, den du lehrst. Wenn Gott uns alles gegeben hat, warum betet Paulus dann immer noch, dass ihnen Gottes Gnade zuteil wird? Aber die Bibel sagt nicht, dass Paulus Gott um etwas gebeten hat. Er drückte einfach den Wunsch seines Herzens aus. Dieser Wunsch bestand nicht darin, dass Gott ihnen etwas geben sollte, sondern dass sie etwas erleben sollten. Ich erkläre dir das. Stell dir vor, ich gebe dir, in welchem Land du dich auch immer befindest, 10.000 in deiner Währung. Das ist das Geld, das du bekommst. Ich sende dir eine Nachricht, die wie folgt lautet: Mögest du die Erfahrung des schönen Geschenks, das dir gehört, genießen. Ich bringe den Wunsch zum Ausdruck, dass du das, was dir gehört, auch wirklich erlebst. Und genau das hat Paulus getan. Das muss unser Wunsch für uns selbst und füreinander sein, dass wir uns ständig darum bemühen, dass das Erleben der Gnade wichtiger ist als mehr Wissen. Die Wahrheit ist, wir brauchen wesentlich mehr Erfahrung anstatt noch mehr Offenbarung. Ich hoffe, dass dir diese Lehrreihe über den Philipperbrief gefallen hat. Morgen beginnen wir eine neue Folge. Du wirst bald erfahren, was es sein wird. Bis morgen, Leute!